Begegnung in der Zelle. Aus Gedichte der Gefangenen, ein Sonettenkreis von Ernst Toller. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Begegnung in der Zelle. Die Dinge, die erst feindlich zu dir schauen, als wären sie in Späherdienst, gezwängte Schergen, sie laden dich zu Fahrten ein, gleich guten Fergen, und hegen dich wie schwesterliche Frauen. Es nähern sich dir all die kargen Dinge, die schmale Pritsche kommt, die blauen Wasserkrüge, der Schemel flüstert, dass er gern dich trüge, die Wintermücken wiegen sich wie kleine Schmetterlinge. Und auch das Gitterfenster kommt, das du verloren, mit Augen, die sich an den schwarzen Stäben stachen, anstarrtest, während deine Arme hilflos brachen, und Köpfe der Erschossenen wuchsen aus versperrten Toren. Das Gitterfenster ruft: Nun, Lieber, schaue, schaue, wie ich aus Wolken dir ein Paradies erbaue. Ende von Begegnung in der Zelle.